Man hört so viel von schönen Frauen reden. Wie kommt es, dass man gerade von mir nicht spricht? Die Monroe, die wirkt heutzutage auf jeden. Und ich, es ist zu dumm, ich wirke nicht. Was heißt denn das, sie hat so das Gewisse? Ich sage es ehrlich, ich verstehe es nicht. Ist es das Gesicht? Sind es vielleicht die Füße? Die habe ich auch und größere als sie. Warum spricht man immer nur von den anderen Frauen? Warum will man auf mich nicht schauen? Ich habe alles, was die anderen Mädchen haben. Warum will man meine Schönheit untergraben? Wenn ich auch ein schlichtes Kind nur aus dem Volke bin und keine Künstlerin. Wenn ich komm graziös geschritten und mich biege in der Mitte, glaubt man, dass ich eine Dame bin. Der Fotograf bei uns dort an der Ecke hat mich fotografiert im Schwimmtrikot. Es war ein Bild für Propagandazwecke. Ich dachte, als Badeschönheit oder so. Als es erschien, stand drüber groß das Motto: Nur durch Schlankohl verliert man seinen Bauch. Soweit war's gut, doch unter meinem Foto, da stand gemeinerweise Vorgebrauch. Warum spricht man immer nur von den anderen Frauen? Warum will man auf mich nicht schauen? Fang ich mit den Augen an zu kokettieren? Kann ich auch die Männer, wenn ich will, ruinieren? Hab ich auch kein goldenes Armband mit Brillanten drin und keinen Hermelin? Wenn ich kräusle meine Lippe und mit meinen Hüften wippe, glaubt man, dass ich eine Dame bin?